Allein an den Füßen und Unterschenkeln werden sie dutzende Male gebissen. Joe knickt ein, eine Schlange erwischt seinen Oberschenkel und wickelt sich wie ein Stauschlauch um sein Knie. Jake indessen gelingt die Flucht aus der Senke, an beiden Beinen hängen ihm wie Fußkettchen Schlangen. Das Rasseln erfüllt unterdessen die ganze Welt. Jake versucht, Joe mit hochzuziehen, aber eine Schlange verbeißt sich blitzschnell in seine kleine Hand. Joe liegt jetzt auf dem Bauch, über und über mit sich windenden Schlangen bedeckt. Er will wenigstens sein Gesicht schützen, schafft es aber nicht. Er kassiert Bisse am Hals und an den Wangen und als er in seiner Not den Kopf wie wild hin und her schüttelt, auch an Nase und Mund, sein Gesicht schwillt an. Irgendwann weiß sich Jake nicht anders zu helfen, als einfach in Richtung Straße zu laufen, wo auf der anderen Seite auch das Haus der Bells liegt. Doch außer einer wird er die lebenden Fußketten nicht los. Die andere schlängelt sich weiter hoch und dürfte jeden Moment in sein Hosenbein kriechen. Das Ganze sieht aus wie ein Schlangen-Barberpole. Warum läuft er weg, wo sie doch sonst immer unzertrennlich sind? Weiß er, dass sein Bruder verloren ist? Nein. Ist es vielleicht eine reine Panikreaktion? Auch nicht. Selbst Todesangst wäre kein Grund, Joe im Stich zu lassen. Nein, er will seinen Papi holen, falls der noch da ist. Und wenn nicht, dann wenigstens Mami. Dass er losläuft, ist keine Panik, sondern eine Rettungsaktion. Jake zieht die Schlange von seinem Bein und starrt eine Sekunde lang in die vertikale, schlitzförmige Pupille, ehe sich die Giftnadeln in sein Handgelenk bohren. Er schleudert die Schlange weg und will nur noch weiterlaufen, aber es geht nicht. Das Gift rast bereits durch seine Blutbahn, sein Herz gerät aus dem Takt, was auch die Atmung erschwert. Joe hat aufgehört zu schreien. Jake sieht auf einmal alles doppelt, dann dreifach. Er kann nicht rennen, kann nicht einmal aufrecht gehen, also kriecht er oder versucht es wenigstens, seine Hände schwellen an wie Handschuhe in einem Zeichentrickfilm, er will nach seinem Bruder rufen, aber seine Kehle ist … Das Geräusch der Schwenkschranke, ein Summen, unterlegt von einem rhythmischen Klacken, riss mich aus meiner Vision. Der Kinderwagen hatte die vorgeschaltete Lichtschranke passiert und so den Mechanismus ausgelöst. In meinem Zombie-Zustand war ich glatt an Allys Auffahrt vorbeigelaufen. Jetzt bemerkte ich auch, dass meine rechte Hand mal das eine Kindershirt anfasste, Tweedledee, mal das andere, Tweedledum. Ich zuckte zurück, als wäre ich an eine heiße Herdplatte gekommen. Obwohl es noch relativ kühl war, rann mir der Schweiß übers Gesicht und auch mein T-Shirt war klatschnass. Soweit ich wusste, war ich normal gegangen und hatte nur den Kinderwagen geschoben. Genau konnte ich mich allerdings nicht erinnern, war aber trotzdem außer Atem, wie nach einem 200-Meter-Lauf. Ich setzte den Kinderwagen zurück und die Schranke schloss sich wieder. Ich fragte mich, was mir soeben widerfahren war und glaubte, die Antwort zu kennen. Die anderen in meinem Team hätten vermutlich gelacht, außer vielleicht Kathy Wilkin, deren Fantasie auch sonst über Slogans für WC-Reiniger hinausreichte. Ich selbst hatte schon Spielfilme und mindestens eine Fernsehsendung gesehen, wo sogenannte Hellseher von der Polizei hinzugezogen wurden, um die mutmaßlichen Leichen von Vermissten zu lokalisieren. So wie Bluthunden ein Kleidungsstück als Suchmuster angeboten wird, bekommen die paranormal Begabten irgendeinen Gegenstand, der für die vermisste Person von Bedeutung ist. Unter Realbedingungen waren die Ergebnisse zwar kaum zu gebrauchen, doch in einigen wenigen Fällen hatte es funktioniert, oder schien das zumindest zu tun. Hier waren es die T-Shirts, dass ich sie angefasst hatte, und der Wachtraum mit Ted. Das waren meine eigenen Erinnerungen, eine Störquelle, die ihrerseits erst durch die Energie aus den Kinder-T-Shirts aktiviert wurde. Dass mein Sohn auf diese Weise in meinen außersinnlichen Zustand hineingeriet, war hingegen nicht überraschend. Die Übereinstimmung war ja auch frappierend. Er starb mehr oder weniger im selben Alter wie die Bell-Zwillinge und sogar annähernd zur selben Zeit. Drillinge statt Zwillinge. Hier fand eine Tragödie zur anderen. Auf dem Rückweg jedoch verblasste die Eindringlichkeit der Vision schnell, und ich begann, die paranormale Erscheinung in Zweifel zu ziehen. Ich wusste ja immerhin, was mit den Zwillingen passiert war. Vielleicht hatte ich das Ganze nur etwas ausgeschmückt, etwa bei dem Detail mit der verdeckten Erdvertiefung. Möglicherweise hatte sich alles auch ganz anders abgespielt. Man darf nicht vergessen, dass mich der mysteriöse Vorfall mit dem Kinderwagen bereits in einen höchst empfänglichen Zustand versetzt hatte. Dessen Auftauchen war wirklich unerklärlich.